ich hab keinen Plan, was ich schon wieder schreiben kommt. Doch ich hab einen Drang dazu, deshalb reiß ich mich zusammen. Beißt jetzt in zusammen, scheiß auf Verstand und schreib's auf Papier, doch bring leider nichts zusammen. Es ist zum Narren schweren, keine Idee in meiner Bier. Neues, was ich deutsch schreiben wird, was gegen mein Willen. Ich find keinen Anfang vor dem Satz, der mich zu was bringt. Bräuch ja da Thema, das ich nicht find. Dass mir mal nix einverdimmiert, würd ich sein. Hab mir gedacht, da muss ich gleich mal ein Lied drüber schreiben. Man kann's es leichter machen, wenn man drauf losschreibt und nicht down bleibt in seiner geraden Gewohnheit. Bringt was zusammen, es gelingt dann, freut sich dann wie ein Kind. Find entspannt wie der Fun, feiert dauernd den Beat. Zu dem man rappt und zu dem man kein Thema hat. Es geht zu einfach, wenn man's leichter nehmen kann. Es ist die Idee, keine zu haben. Für den Song reichen einfach nur Phrasen, die man hinschreibt, die einem einfallen. Musik fürs Herz und nicht für den Beifall. Es ist die Idee, keine zu haben. Für den Song reichen einfach nur Phrasen, die man hinschreibt, die einem einfallen. Musik fürs Herz und nicht für den Beifall. Die Wahnsinnsidee hab ich nur immer nicht gehabt. Doch die Tasten werden druckt, bis man wieder was hat. Bis man noch die 16 Zeilen mal zum Lesen erfangt. Und trotzdem bin ich zufrieden, so ist mein Wesen entspannt. Drauf losschreiben, sind befreit, Kinder leicht, hin befreien. Ich bin der Style, geht das Tarif in die Zeit. Zu jedem Lied braucht man nicht immer ein Thema. Im Endeffekt muss Wörter finden und nehmen. So bauen sie dann von ganz allein Strophen zusammen. Und es ist was dabei rausgekommen, ganz ohne Zwang. Und oben drauf hast vielleicht einen Burner geschrieben. Ein Hook, der ins Ohr geht und man Mörder findet. Dann ist Sorg, wer aus einer Ideenlosigkeit ist ein Hit entstanden. Wie schön kann das sein, die Idee, keine Idee zu haben. Hat's dann ausgemacht, hat der Hirn einfach genommen und auspackt. Es ist die Idee, keine zu haben. Für den Song reichen einfach nur Phrasen, die man hinschreibt, die einem einfallen. Musik fürs Herz und nicht für den Beifall. Es ist die Idee, keine zu haben. Für den Song reichen einfach nur Phrasen, die man hinschreibt, die einem einfallen. Musik fürs Herz und nicht für den Beifall.